spüre den Duft von Liebe. Liebesduft. Es ist der Duft von der Erinnerung, der Duft von ihr, ganz unbewusst. Und trotzdem bin ich von ihm umgeh. Ja, es ist der Liebesduft und er liegt in der Luft. Und er von mir ist Luft, wir merken, es ist eine Sucht. Ja, ein Schuft, ja, ein Schuft für diese Lager, ja, mir den Duft verloren. Kennst die leeren Gläser? Im Wohnzimmer leere Weinflasche und ihren Lippenstift auf den neuen das. Ja, es sind verschwommene Bilder und doch so klar wie ein Puzzleteil verstreut. Und das Bild wird schöner, je mehr du findest. Und es ist der Liebesduft und er liegt in der Luft. Der ohne mich schnuft, wird merken, es ist Jesus. Ich werde entschupft, ja, entschupft würde ich sie dann gehen, damit der Duft von mir. Und es liegt ein Brief von einem Küssi, wir sollen nicht böse sein, wir sind gar nicht sicher. Ich bin tief, tief geschlafen. Und ein Kuss von einem Lippenstift ist auf dem Brief. Es ist das Letzte, was ich je von ihr gesehen habe. Ja, es ist der Liebesduft. Er liegt in der Luft. Und der, der nie schnupft, wird merken, es ist wie eine Sucht. Ja, der Anschub. Ja, ein Schuft würde ich sie wagen, damit der Duft verloren. Merci.